Hallo, hallo, hallo, good morning. Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. So remember the culture, everybody divorced everybody, especially husbands and wives. Denk also daran, dass sich in ihrer Kultur jede von jedem scheiden ließ, besonders die Ehemänner von ihren Ehefrauen. Paul said, you can't do that. Paulus sagt, das könnt ihr nicht tun. But look what Paul is saying now. Doch schau, was Paulus jetzt sagt. So, Paul is saying that, you know, don't divorce each other, don't leave each other. Lasst euch nicht scheiden, verlasst nicht einander. But look at verse 12. Schau dir aber Vers 12 an. To the rest I say, which is not a saying of the Lord. Zu den anderen sage ich, das ist kein Wort des Herrn. So now, Paul is saying, this is not God saying, it's me giving you my human advice as a brother. Paulus sagt also, das sagt nicht Gott, sondern ich gebe dir meinen menschlichen Rat als Bruder. If a brother has an unbelieving wife and she is content to live with him, he should not divorce her. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie einverstanden ist, mit ihm zu leben, soll er sich nicht von ihr scheiden lassen. Why did he say that? Warum sagt er das? Because in their culture again, weil sie in ihrer Kultur wiederum, here is what they did. Folgendes praktizierten. You know, okay, I can't divorce, but she's a non-Christian, so I'm going to divorce her. Okay, ich kann mich nicht scheiden lassen, doch sie ist keine Christin, also werde ich mich von ihr scheiden lassen. But Paul said, no. Paulus sagt, nein. Even though if they are not Christians, if they want to remain with you, you have to accept them, leave them. Auch wenn sie keine Christin ist und bei dir bleiben will, musst du das akzeptieren und sie bei dir lassen. Look at this. Schau mal hier. And if a woman has a husband who is not a believer and he is content to live with her, she should not divorce him. Und wenn eine Frau einen Mann hat, der nicht gläubig ist und er ist einverstanden, mit ihr zu leben, soll sie sich nicht von ihm scheiden lassen. Now, my understanding from the studying of the Bible and also the original Greek. Nach meinem Verständnis, das ich durch das Studium der Bibel und des griechischen Originals gewonnen habe, and the Jewish culture and Hebrew culture, sowie durch das Studium der jüdischen und hebräischen Kultur, I understand there is a difference between divorce and separation. Gibt es einen Unterschied zwischen Scheidung und Trennung? Now, if you have a husband that beats you and beats the children, wenn du einen Ehemann hast, der dich und die Kinder schlägt, maybe this might be, you might not like this. Magst du das vielleicht nicht gut finden? But in my understanding, and again, I'm not telling you what you have to do. Aber nach meinem Verständnis, und ich will dir nicht sagen, was du tun sollst. In my understanding, this does not give you a right for divorce. Nach meiner Auffassung gibt dir das kein Recht auf Scheidung. But it gives you a right of separation. Aber es gibt dir ein Recht auf Trennung. With the goal of protecting yourself, protecting your children and helping your husband to understand the consequences of his choice. Mit dem Ziel, dich und deine Kinder zu schützen und deinem Mann zu helfen, die Konsequenzen seiner Entscheidung zu verstehen. Because the difference is divorce is a final breaking, a final ending of a covenant, while separation is not. Denn der Unterschied ist, dass eine Scheidung ein endgültiger Bruch, ein endgültiges Ende eines Bündnisses ist, eine Trennung dagegen nicht. So, I don't judge people who divorce, but also I don't agree. Ich verurteile Menschen, die sich scheiden lassen, nicht. Aber ich stimme damit auch nicht überein. I don't agree how easily people enter divorce today. Ich bin damit nicht einverstanden, wie leicht sich Menschen heute scheiden lassen. And Paul seems to say, you know, don't make divorce something so easily. Paulus scheint zu sagen, mach die Scheidung nicht zu einer so einfachen Sache. Look at verse 14. Schau dir Vers 14 an. He says, for the unbelieving husband has been made holy by his believing wife. Er sagt, denn der ungläubige Mann ist durch seine gläubige Frau heilig gemacht worden. And the unbelieving wife has been made holy by her believing husband by virtue of his or her sacred union to a believer. Und die ungläubige Frau ist durch den gläubigen Ehemann geheiligt worden, weil er oder sie mit einem Gläubigen verheiratet ist. Now I'm gonna challenge you. Ich fordere dich jetzt heraus. Could this possibly mean, könnte das bedeuten, that from God's point of view, dass Gott bereits sieht, he already sees the unbelieving husband because of his unity with the believing wife, dass der ungläubige Ehemann aufgrund seiner Verbindung mit der gläubigen Frau as saved, gerettet ist. Because the word here for sanctified, it is the same word where we get the word from to be a saint. Denn das Wort für geheiligt ist dasselbe Wort, von dem wir das Wort ein Heiliger ableiten. Could this be? Könnte das sein? I'm telling you, I know of several stories. Ich kenne mehrere Geschichten, where a spouse or a husband grasped this in their hearts. In denen einer der beiden Ehepartner dies im Herzen begriffen hat. And instead of constantly complaining about their unsaved spouse. Und statt sich ständig über den unerlösten Ehepartner zu beschweren. They loved them unconditionally. Ihn bedingungslos liebte. And they began to declare, not into the face of the spouse, of course. Sie begannen zu verkünden, natürlich nicht in das Gesicht des Ehepartners, but in their own heart and in the spiritual world, sondern in ihrem eigenen Herzen und in der geistlichen Welt, that because of me, my spouse is sanctified. Mein Ehepartner ist meinetwegen geheiligt. And they began to see them sanctified in their own hearts. Sie fingen an, den Ehepartner in ihrem eigenen Herzen als geheiligt zu sehen. I tell you, I know a whole lot of spouses that got saved just because of this. Ich kenne eine ganze Reihe von Ehepartnern, die nur deshalb gerettet wurden. Now I understand that the husband has to believe for his own salvation, so does the wife. Natürlich muss der Ehemann für sein eigenes Heil glauben, und das gilt auch für die Ehefrau. But if the Bible says that this is how God already sees them, then should I not see them the same way? Wenn die Bibel aber sagt, dass Gott sie bereits so sieht, sollten wir sie dann nicht auch so sehen? So what would happen today? Was würde passieren, wenn du, if you have an unbelieving spouse, der du einen ungläubigen Ehepartner hast, and instead of judging them and criticizing them and complaining about their non-Christian behavior, statt ihn zu verurteilen und zu kritisieren und dich über sein nicht-christliches Verhalten zu beschweren, you begin to love unconditionally, damit beginnst, ihn bedingungslos zu lieben, and you begin to declare, und anfängst zu verkünden, alone before God, allein vor Gott, Father, I thank you for my sanctified spouse. Vater, ich danke dir für meinen geheiligten Ehepartner. I thank you that you see him sanctified and I will see him the way you say. Ich glaube, wenn du ihn als geheiligt siehst, dann sehe ich ihn auch so, wie du es sagst. I wonder if your heart would believe this, if you would have a different result. Ich frage mich, wenn dein Herz es glauben würde, ob du da nicht ein anderes Ergebnis hättest. Ask the Holy Spirit if there's something you need to learn. Frag den Heiligen Geist, ob es etwas gibt, das du lernen musst. See you tomorrow. Bis morgen.